Telekom Fernsprecher Cottbusser Damm 35, Ecke Obernstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein selbstgemachtes Hinweisschild mit der Aufschrift Lost Wallet. Ausrufezeichen. Ich habe hier mein Portemonnaie verloren mit California Personalausweis. Es ist burgundfarben. Ein ehrlicher Finder bekommt natürlich einen Finderlohn. I lost my wallet. It is burgundy and contains a California ID plus credit cards, Visa, Wells Fargo, Reward. Und dann ist unten drunter eine Mobiltelefonnummer angegeben. Ansonsten, außer etwas Kleinmüll und einigen abgerissenen Plakaten, die anscheinend hier von einer Taxirufsäule abgerissen wurden. Hier in der, hier am Cottbusser Damm keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.